B5 aktuell präsentiert. Der Europa-Report im Jahresrückblick. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Die wichtigsten Themen des Jahres 2010 aus europäischer Perspektive und einen kleinen Ausblick auf das, was uns 2011 erwartet, gibt es jetzt hier in den kommenden 50 Minuten am Mikrofon. Henrik Jartschik. Wir müssen nur überzeugt sein, dass Europa jeden Preis wert ist. Josef Ackermann hat leicht reden. Wirtschaftskrise hin, Bankenpleiten her. Immerhin verdient der Mann jährlich über 13 Millionen Euro. Und dennoch, ganz Unrecht hat Ackermann nicht. Es hilft wenig, sich nur zu beklagen. Wenn alles den Bach runtergeht, dann muss man auch anpacken. Bei José Manuel Barroso klingt das so. We have several instruments at our disposal and we will use them. We will defend the euro, whatever it takes. Als vor rund 2 Jahren amerikanische Banken in ernste Probleme gerieten, da versuchte auch der Kommissionspräsident zu beschwichtigen. In der EU meinten auch andere EU-Politiker, würde es nie so schlimm werden wie in den USA, weil die Regulierung des Bankensektors innerhalb der Europäischen Union viel strenger sei als in den Vereinigten Staaten. Ein Trugschluss, wie sich bald herausstellte. Mehrere europäische Banken machten Pleite, ganze Staaten gerieten an den Rand des Ruins, manchen drohte gar der Offenbarungseid. Die EU musste massiv intervenieren, die Albträume der einzelnen Finanzminister wurden immer schlimmer. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war allen klar, so schnell kommen wir da nicht mehr raus. Auch Angela Merkel erkannte den Ernst der Lage. Und meine Damen und Herren, wir stehen in einer außerordentlich ernsten Situation, was die Situation des Euro anbelangt. Ich will hier keine dramatischen Bilder an die Wand malen, aber ich will nur sagen, wir haben uns alle vor einem Jahr nicht vorstellen können, welche Diskussionen wir hier im Frühjahr geführt haben und welche Maßnahmen wir ergreifen mussten. Cassandra lässt grüßen. Nun steckt die EU mittendrin in einem nur teils selbstverschuldeten Desaster. Auch wenn es niemand laut zum Ausdruck brachte, konnte man nicht selten den Eindruck gewinnen, dass da manch einer am liebsten nach dem Motto handeln würde, rette sich, wer kann. Es kam aber anders. Peter Heilbrunner über die Euro-Krise und die Frage, war's das? Der Stresstest für den Euro hätte härter nicht ausfallen können. Das Jahr 2011 dürfte als das Schicksalsjahr für die Gemeinschaftswährung in die Annalen eingehen. Wird die gemeinsame Währung gestärkt aus ihrer existenziellen Krise hervorgehen oder droht ihr der Tod auf Raten? Eine Frage, die heute niemand mit Gewissheit beantworten kann. Klar ist nur, so viel krisenbedingte Betriebsamkeit war selten auf europäischer Ebene. Wir alle haben Neuland betreten mit den Schwierigkeiten im Euro-Bereich, räumte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Ende dieses turbulenten Jahres ein. Die deutsche Kanzlerin darf für sich in Anspruch nehmen, unterm Strich zumindest inhaltlich alles richtig gemacht zu haben. Im Tonfall aber, auch mit ihrer Zögerlichkeit, hat sie die EU-Partner jedoch ein ums andere Mal vor den Kopf gestoßen. Hier geht es um zentrale Bestandteile unseres gemeinsamen Lebens. Und dieses Jahr hat mit Sicherheit deutlich gemacht, wie eng Europa zusammengehört. Doch der Reihe nach. Anfang Februar kommen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu einem Gipfel zusammen, um über die Lehren aus der Wirtschaftskrise zu sprechen. Wenige Tage zuvor musste Griechenland den Offenbarungseid leisten. Das Land steht vor der Pleite, hat bei Investoren jeglichen Kredit verspielt. Auf einmal geht die Angst um, dass das Unvorstellbare wahr werden und ein Mitglied der Eurozone bankrott gehen könnte. Herman van Rompuy, der frisch bestallte EU-Ratspräsident, verspricht Rettung. Die Mitgliedstaaten der Eurozone werden, wenn nötig, entschieden und abgestimmt reagieren, um die finanzielle Stabilität der Eurozone in ihrer Gesamtheit sicherzustellen. Griechenland hat nicht um finanziellen Beistand gebeten, fügt van Rompuy hinzu. Nur wenige Wochen später klingt das ganz anders. Aus der eher allgemein gehaltenen Solidaritätszusage wird ein konkretes Auffangnetz. 110 Milliarden Euro stellen EU-Partner und Internationaler Währungsfonds, letzterer ist auf deutsches Drängen hin mit im Boot, dem finanziell wankenden Mittelmeerland zur Verfügung. Der griechische Ministerpräsident Georgios Papandreou zeigt sich zufrieden, aber auch demütig. We know we're not yet out of the woods. Wir sind noch nicht aus dem Schneider, sagt der Mann, der mit dem griechischen Schlendrian aufräumen möchte. Das Reformprogramm unterstreiche diesen festen Willen, fügt Papandreou hinzu. Mit gefälschten Defizitzahlen und geschönten Bilanzen hatte sich die Regierung in Athen zuerst den Euro erschlichen, später dann ein Defizitverfahren vom Hals gehalten. Am Ende liegt die tatsächliche Neuverschuldung im Jahr 2009 bei unvorstellbaren 15,4%, fünfmal mehr als nach den EU-Regeln erlaubt. Anders als von den verantwortlichen Politikern erhofft, bleibt der Absturz Griechenlands kein Einzelfall. Die Wirtschafts- und Finanzkrise droht auch Irland, Portugal und Spanien zu Fall zu bringen. Die Schulden dieser Länder klettern auf immer neue Höchststände. Ihre Glaubwürdigkeit an den Finanzmärkten dagegen sinkt ins Bodenlose. In einer nächtlichen Marathonsitzung spannen die EU-Finanzminister einen Rettungsschirm über der gesamten Eurozone auf. 750 Milliarden Euro sind in dem Notfallfonds. Vor dem Bundestag muss sich die Kanzlerin gegen Vorwürfe verteidigen, sie sei in der Krise zu zögerlich. Ein guter Europäer ist nicht unbedingt der, der schnell hilft. Ein guter Europäer ist der, der die europäischen Verträge und das jeweilige nationale Recht achtet und so hilft, dass die Stabilität der Eurozone keinen Schaden nimmt. Die Gemeinschaftswährung hat zu diesem Zeitpunkt bereits ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt. Die Arbeiten an einer Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beginnen. Frühzeitige Haushaltskontrolle, härtere Strafen für Defizitsünder, eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschaftspolitik. Die EU will sich wetterfest machen und so zukünftige Schuldenkrisen vermeiden. Doch die Gegenwart bleibt düster. Irland übernimmt sich mit der Bankenrettung und sucht Schutz unter dem Rettungsschirm, auch wenn der irische Regierungschef Brian Cowen bis zuletzt gezögert hatte, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. One has to emphasize again that there's an inextricable link between our own interests and the interests of the euro area. That interdependence is obvious. Es gäbe eine direkte Verknüpfung zwischen den irischen Interessen und denen der Eurozone. Die gegenseitige Abhängigkeit liege geradezu auf der Hand, so Cowen. Die EU-Partner haben Angst vor dem Totalabsturz. Sie beschließen deshalb, den zeitlich begrenzten Rettungsschirm in ein dauerhaft tragfähiges Sicherheitsnetz umzuwandeln. Angela Merkel fordert, dazu den EU-Vertrag zu ändern. Vom deutschen Diktat ist auf einmal die Rede. Am Ende wird gemacht, was die Bundeskanzlerin will. Merkel hat der EU ihren Willen aufgezwungen. Zum Jahresende hat sich der Euro an den Devisenmärkten erst einmal erholt. Statistische Kosmetik war in Griechenland nie ein Problem. Insofern war es auch diesmal keine allzu große Überraschung, als herauskam, dass das Land so gut wie pleite ist. Und weil es meistens schlimmer kommt, als man denkt, sorgten anschließend die großen Ratingagenturen mächtig für Stimmung und senkten ihre Bewertung für Griechenland, was wiederum dazu führte, dass die Zinsen, die Athen auf Darlehen bezahlen musste, einen ungeahnten Höhenflug erlebten. Zur Überwindung der Schuldenkrise muss das Land nun ganz tief in die Kiste staatlicher Grausamkeiten greifen. Maßnahmen, die Griechenlands Bürger ganz und gar nicht lustig finden. Ihre Antwort: Randale vom Feinsten. Es gab Tote und Schwerverletzte. Griechische Demonstranten machten auf eine ziemlich drastische Art und Weise plötzlich der ganzen Welt deutlich, was sie von der Staatsführung halten und wozu sie fähig sind. Die Regierung zeigte sich indes wenig beeindruckt. Steffen Wurzel über den griechischen Scherbenhaufen und die daraus resultierenden Konsequenzen. Die Innenstadt von Athen Anfang Mai. Dimitrios Krionis, Besitzer eines Schuhladens im Zentrum der griechischen Hauptstadt, fegt Scherben zusammen. Nach einer Demo gegen die Sparpolitik der griechischen Regierung haben Randalierer sein Schaufenster eingeworfen. Ein paar Schuhe haben sie mitgehen lassen und etwas Geld haben sie geklaut. Ich werde das Schaufenster mit Wellblechplatten abdecken. Aber was soll's, ich werde den Laden eh bald aufgeben müssen. Glück im Unglück für Dimitrios Krionis. Als die Randalierer sein Geschäft zertrümmern, ist er nicht im Laden, ihm passiert nichts. Einige Straßen weiter endet eine ähnliche Aktion blutig. Randalierer werfen einige Brandsätze in eine Bankfiliale. Das Gebäude brennt völlig aus, 3 Bankangestellte kommen ums Leben, darunter eine schwangere Frau. Dieser Brandanschlag am 5. Mai markiert den traurigen Höhepunkt der gewalttätigen Proteste gegen den harten Sparkurs der Regierung unter Ministerpräsident Yorgos Papandreou. Die überwältigende Mehrheit der unzufriedenen Griechen demonstriert allerdings das ganze Jahr über friedlich gegen die Sparmaßnahmen. Die Sache ist ganz einfach. Entweder wir stimmen für das Abkommen und setzen es in die Tat um, oder wir lassen Griechenland pleite gehen. Das Abkommen, von dem Griechenlands Ministerpräsident hier bei einer Parlamentsrede spricht, ist die Kreditvereinbarung seiner Regierung mit der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds IWF. Der Preis, den die Griechen für die 110 Milliarden Euro schweren Hilfskredite zahlen müssen, ist hoch. Das Land begibt sich für mehrere Jahre unter die direkte Kontrolle der EU, der Europäischen Zentralbank und des IWF. Protest regt sich vor allem auf Seiten der Gewerkschaften. Sie organisieren über Wochen hinweg landesweite Demos und große Streiks. Der Präsident des Gewerkschaftsdachverbands GSEE, Yannis Panagopoulos. Der IWF hat vielleicht das technische Wissen, wie man Löhne beschneidet, was sie uns aber nicht verraten haben, wie man die Preise runterdrückt. In Griechenland liegt das Preisniveau bei 93% des Euroraums. Beim Lohnniveau liegen wir auf 63%. Das, was der Gewerkschaftsboss sagt, bekommen Millionen Griechen seit einigen Monaten am eigenen Leib zu spüren. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit ist auf fast 13% gestiegen, Lebensmittel und viele andere Dinge werden teurer, gleichzeitig gehen die Einkommen runter. Angestellte des öffentlichen Dienstes müssen auf durchschnittlich 20% ihres Einkommens verzichten. Außerdem sind die Renten gekürzt und diverse Verbrauchssteuern erhöht worden. Schuldenkrise hin oder her, einen Vorteil hat sie. Deutsche Urlauber profitieren. Sie bekommen Pauschalreisen nach Griechenland so günstig wie selten zuvor. Dieser Tourist auf der Urlaubsinsel Rhodos sieht die viel zitierte Krise entsprechend gelassen. Ja, wir haben da vorne am Strand eine Griechin gefragt. Die hat gesagt, das ist ein bisschen ruhiger geworden die letzten 2 Jahre. Da kostet ein schöner griechischer Salat, ein großer Topf voll für 5 Euro. Halbe Bier 2,50 aus der Flasche. Die haben eine gute Preise eigentlich. Mit Wirtschaftskrise oder ohne Wirtschaftskrise. Ob griechische Touristen auch so denken, ist indes mehr als fraglich. Die gute Nachricht zuerst. Der im Dezember 2009 in Kraft getretene Lissabon-Vertrag hat überlebt. Und das, obwohl es durchaus EU-Politiker gab, die ihn am liebsten kurz nach seiner Verabschiedung wieder zerpflückt hätten. An Versuchen hierzu mangelte es jedenfalls nicht. Genauso wie an Kritik an den zwei wichtigsten Personen der neuen EU. Vor allem Lady Ashton, für Außenpolitik zuständig, musste sich allerhand Spott gefallen lassen, wie den von Daniel Cohn-Bendit etwa. Die neue europäische Außenministerin, die weiß gar nichts über Außenpolitik. Aber eins ist gut, es kann nur besser werden. Ob der grüne EU-Abgeordnete Cohn-Bendit das ernst gemeint hat, ist unerheblich. Von dem einst in Sachen EU-reloaded herrschenden Enthusiasmus ist heute jedenfalls herzlich wenig zu spüren. Auch der ständige EU-Ratspräsident Van Rompuy wurde müde belächelt. Mr. und Mrs. Europa hatten es nicht wirklich leicht. Und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Birgit Schmeitzner über die EU in Zeiten einer neuen Verfassung ein Jahr danach. Herman Van Rompuy sucht nicht die Kameras und Mikrofone dieser Welt. Er ist eher der Mann für den Hintergrund und sagt selbst, ich war schon in meiner Zeit als belgischer Premier zurückhaltend, was die Presse angeht, und das halte ich weiter so. Je serai discret dans les médias, c'est une habitude que j'ai prise et je continuerai. Ein Schöngeist und Hobbydichter auf dem Posten des ständigen Ratspräsidenten der EU, das sorgte für Befremdung. Der Gedanke lag nahe, dass hier der kleinste gemeinsame Nenner gefunden worden war. Van Rompuy habe als Vermittler im belgischen Sprachenstreit gut gearbeitet. Wieso also nicht ihn zum Vermittler zwischen den Alphatieren in der EU, den Sarkozys und Merkels, benennen? Doch automatisch tauchte die Frage auf, ist er der Präsident, den keiner kennt? Klingelt wirklich bei ihm das Telefon, wenn jemand mit der EU sprechen will? Die Antwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ da tief blicken. Angerufen wird der, von dem man erwartet, dass er für Europa spricht. Und die Erfahrung lehrt uns, das sind dann doch eher die Regierungschefs in den Hauptstädten. Doch dann die Überraschung. Herman Van Rompuy legte einen guten Start hin, besetzte das Thema Finanzen und Lehren aus der Wirtschaftskrise für sich, beraumte Sondergipfel an, stampfte eine Taskforce aus dem Boden. Als es dann aber um Schlussfolgerungen ging, darum mehr Zug in die Wirtschaftspolitik zu bringen und Sanktionen für Defizitsünder festzuschreiben, da musste er, dem FDP-Europaabgeordneten Alexander Graf Lambsdorff zufolge, eines erkennen. Den Ton geben letztlich doch die anderen an. In der Eurokrise haben ihm dann die Bundeskanzlerin und der französische Präsident mit ihrer berühmten Absprache von Deauville, während er parallel mit allen Finanzministern an einer Lösung arbeitete, in gewisser Weise den Teppich unter dem Boden weggezogen. Das fand ich sehr bedauerlich. Das sei ein Schlag ins Kontor gewesen. Spätestens da wusste Herman van Rompuy, dass er eben nur ständiger Ratspräsident ist, der die Gipfel der Staats- und Regierungschefs leitet und der von ihnen Aufträge bekommt, etwa die Details für den permanenten Krisenmechanismus auszuarbeiten. Auch bei internationalen Begegnungen, so wurde unlängst in Lissabon deutlich, spielt jemand anderes eine größere Rolle, die neue Chefdiplomatin der EU, Lady Catherine Ashton. Beim Treffen mit dem US-Präsidenten Barack Obama war sie die zentrale Europäerin, Van Rompuy stand abseits. Ein Erfolg für Ashton, doch von den Europäern wird sie nach wie vor eher negativ wahrgenommen. Das mag daran liegen, dass Ashton nicht so viel Wert auf Äußerlichkeiten legt und dass ihre Rolle noch nicht recht erkennbar wird. Sie selbst sieht sich erst einmal als Vermittlerin, etwa wenn sie die Treffen von 27 EU-Außenministern leitet. One is I try and lead the discussion. Two is I try and respond to the discussion and very occasionally I try and mediate the discussion. Die Diskussionen leiten, Antworten suchen und vermitteln also. Eine Haltung, die die grüne Europaabgeordnete Franziska Brandner kritisiert. Sie geht mit einer Position rein, die sagt, man kann es so machen, aber auch so und jetzt streitet euch. Und das enttäuscht mich. Brandner beklagt, dass Ashton zu wenig Visionen, zu wenig Konzepte für eine EU als außenpolitisches Schwergewicht entwirft. Andere Politiker sagen gar, da passiert gar nichts. Stimmt nicht, sagt Helga Schmidt, eine von vier Stellvertretern Ashtons. Der deutschen Spitzendiplomatin zufolge ist die Kritik nicht gerechtfertigt. Frau Ashton ist eine exzellente Zuhörerin. Das ist vielleicht etwas, was sie unterscheidet von manchen männlichen Kollegen. Sie ist jemand, der sehr differenziert auf die einzelnen Gesprächspartner eingeht. Das ist ja auch etwas, was die deutsche Bundeskanzlerin auszeichnet. Und sie ist jemand, der engagiert ist und eine Zähigkeit hat, wie ich sie also auch selten erlebt habe. 7 Tage die Woche, nahezu 24 Stunden lang, das sei schon bemerkenswert. Und am Ende, so Schmidt weiter, müsse so mancher eingestehen, dass er Ashton vorschnell beurteilt hat. Auch der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff honoriert Ashtons Einsatz. Sie habe den neuen europäischen Auswärtigen Dienst aufgebaut und das war Lambsdorff zufolge eine Herkulesaufgabe. Gerade weil EU-Kommission, Parlament und alle 27 EU-Staaten mit ihren ganz unterschiedlichen Interessen zufriedengestellt werden mussten. Parallel sollte sie Außenpolitik machen und dann auch noch ein eigenes Thema finden. Ich glaube, das ist für 12 Monate sehr viel verlangt. Ich halte die nächsten 12 Monate für eine wirklich objektive Bewertung von Baronin Ashton für noch wichtiger als die letzten 12 Monate. Und da stehen harte Brocken an. Es geht um die EU als Vermittler im Nahen Osten und es geht darum, mit dem Iran über dessen umstrittene Atompolitik zu verhandeln. Erste Erfolge sind zwar schon da. Ashton war 2-mal im Gazastreifen, hat zudem lange mit dem israelischen Premier Netanyahu gesprochen. Und sie hat erreicht, dass der Iran die Gespräche nicht ins Leere laufen lässt, sondern einem weiteren Treffen zustimmt. Aber das kann erst der Anfang sein. Ganz so, als ob die EU 2010 mit dem Kompetenzgerangel der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht schon genug zu tun hätte, verschwor sich auch die Natur gegen die Gemeinschaft. Nein, gemeint ist nicht das Schneechaos auf den Flughäfen. Das gibt es ja jedes Jahr. Nein, diesmal kam die Katastrophe schon im Frühjahr. Schuld daran war der isländische Gletschervulkan, dessen Name etwas kompliziert ist und an dieser Stelle deshalb auch nicht auftaucht, weil eben dieser isländische Gletschervulkan eine riesige Aschewolke in die Luft gepustet hatte. 95.000 Flüge wurden gestrichen, überall auf der Welt strandeten Passagiere. Auch die Bundeskanzlerin war betroffen. Lange Busreisen waren angesagt. Die Reaktionen auf das verfügte Flugverbot reichten von verständnisvoll bis empört. Da musste also Bundesverkehrsminister Ramsauer ran. Es galt, die Quadratur des Kreises zu erfinden und die lautete: Instrumentenflug nein, Sichtflug ja. Die deutsche Bevölkerung und die Passagiere haben einen Anspruch darauf, dass ihr deutscher Verkehrsminister für Sicherheit sorgt und sich nicht von Luftfahrtunternehmen unter Druck setzen lässt. Darauf kann sich Deutschland verlassen. Zwischen den Fluggesellschaften und der Pilotenvereinigung Cockpit blieb es dennoch strittig, wie sicher der Sichtflug ist. Während die Lufthansa von einem bei gutem Wetter sicheren Verfahren sprach, hielt Pilotenvereinigung Cockpit die Genehmigungen für problematisch. Normalerweise wird das in der Verkehrsluftfahrt nicht angewendet. Also bei Lufthansa ist es im Normalfall explizit verboten. Jetzt hat man sich eine Ausnahmegenehmigung geholt. Aber die Frage ist doch, werden wir damit dem Problem gerecht? Und das Problem ist, wir haben Asche in der Luft. Und die Asche wird, egal nach welchen Regeln ich fliege, ja nicht weniger, sondern wir müssen sicherstellen, dass diese Asche dem Flugzeug nicht schaden kann. Jörg Handwerk von der Pilotenvereinigung Cockpit sagte das, was viele dachten, aber es so klar nicht auszusprechen wagten. Sein Vorschlag klang auch durchaus vernünftig, allein die Umsetzung war etwas problematisch. Europäisch abgesprochen war da nichts, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse fehlten und so mussten sich die EU-Verkehrsminister schleunigst treffen und einheitliche europäische Grenzwerte anschieben. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer sagte: Insgesamt waren wir uns alle einig, dass wir Sicherheit an oberste Stelle als Richtschnur stellen. Doch schon ein paar Wochen später beklagte Ramsauer, dass diese Einigkeit der 27 Länder bröckelt. Ich stelle mit großer Sorge fest, dass beispielsweise ein Land wie Frankreich in einer Kontaminationszone fliegen lässt, bei der die Triebwerkshersteller mir sagen, nein, hier können wir keine Garantie geben. Ich nehme mal an, dass auch die französische Regierung unter extrem starkem Druck der eigenen Fluglinien ist, hier möglichst freizügig zu verfahren. Also im Zweifel fliegen zu lassen. Wobei eines bis heute nicht geklärt ist, wie man nämlich verlässlich den Aschegehalt der Luft ermitteln kann. Als sich der Flugverkehr dann wieder normalisiert hatte, richtete sich der Blick auf die Flughäfen, auf den Dauerbrenner Sicherheitskontrollen. Es wurde heftig über den Einsatz von Körperscannern diskutiert, die anschlagen, wenn jemand Bomben oder Waffen am Körper trägt, die aber auch eben diese Körper zeigen. Und so warnte Viviane Reding, EU-Kommissarin für Justiz und Bürgerrechte, die Sicherheit rechtfertigt nicht jeden Eingriff in die Privatsphäre der Bürger. Redings Forderung deshalb: Has to be voluntary. Scannen nur dann, wenn der Fluggast zustimmt, die Bilder sofort nach der Kontrolle löschen und dafür sorgen, dass die Strahlen unbedenklich für die Gesundheit sind. Einige Flughäfen in der EU setzen derartige Scanner bereits ein. In Deutschland läuft die Testphase am Hamburger Flughafen seit Ende September. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte vorab: Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die Testphase als Angebot beginnt und sagt, liebe Passagiere, ihr könnt den einen Weg gehen, da gibt es ja einen Körperscanner, das dauert 10 Sekunden. Ihr könnt euch das Bild dann hinterher auch angucken und dann gibt es ja eine andere Schlange, da gibt es ein körperliches Abtasten, das dauert 45 Sekunden. Und dann werden wir die Akzeptanz der Bevölkerung im Test sehen. Der Selbstversuch ergab allerdings, man muss eher noch mehr ablegen als bei den herkömmlichen Sicherheitsschleusen. Alles dauert länger. Mitte Dezember waren die beiden Scanner am Hamburger Flughafen ausgeschaltet und eine beiläufige Nachfrage beim Personal brachte die schulterzuckende Antwort: Naja, da schlägt ja wirklich alles an, sogar das Taschentuch in der Hosentasche. Und das während zugleich in die untere Etage der Flugzeugbäuche unkontrollierte Pakete geladen werden. Ein Umstand, der im Herbst nach einer Serie von Paketbomben für Aufregung sorgte. Wie kann das sein, wurde da gefragt. Funktioniert die sogenannte sichere Lieferkette in der EU nicht richtig? Also die Kontrolle vom Hersteller über die Frachtfirma bis zum Flughafen. EU-Verkehrskommissar Kallas räumte ein, dass man da noch nachbessern kann. Wichtiger seien aber unsichere Drittstaaten und Spediteure, die man nicht kennt. We should focus on the risky countries and unknown shippers. Das sehen auch die 27 EU-Staaten so. Und so kündigte Bundesinnenminister de Maizière schwarze Listen an. Es wird also Flughäfen geben, wo dann entweder überhaupt kein Gepäck mehr von dort transportiert werden wird oder aber eine 100%ige Kontrolle stattfinden wird. Das dürfte aber nur einige Flughäfen betreffen. Geplant sind mehrere Kategorien mit abgestuften Kontrollvorgaben, je nachdem, wie sicher oder unsicher die Gebäude und die dort üblichen Kontrollen nach europäischem Maßstab sind. Insgesamt mahnte aber Verkehrskommissar Kallas, besonnen und mit Augenmaß vorzugehen. Because no flight, no risk. That's very clear. No flight, no risk. So einfach ist es. Darauf zu kommen, war sicher verdammt schwer. Soweit dieser Beitrag von Birgit Schmeitzner zum Thema Asche in der Luft und andere Sicherheitsrisiken in Europa. Präsident Lech Kaczyński nie żyje. Plane carrying the president of Poland, Lech Kaczyński. Warschau. Polens Präsident Lech Kaczyński ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Kaczyński war auf dem Weg zu einem. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie des Präsidenten, genauso wie bei den Familien der vielen Opfer des Flugzeugunglücks. Es handelt sich um eine politische und menschliche Tragödie für Polen, für unser Nachbarland. Manchmal haben Schicksalsschläge auch ihr Positives. So verheerend der Flugzeugabsturz in der Nähe von Katyn auch war, bei dem nicht nur der polnische Präsident Lech Kaczynski, sondern sehr viele andere Persönlichkeiten der polnischen und der europäischen Geschichte ums Leben kamen, so schmerzlich dieser Verlust auch ist, die Tragödie hat Polen einen Schritt weitergebracht. Gemeint ist damit das bis dahin mehr als notorisch gestörte Verhältnis zwischen Warschau und Moskau. Plötzlich mussten auch die Polen erkennen, dass die russische Führung zu Gesten bereit ist, die manch einer nicht nur an der Weichsel jahrhundertelang für unmöglich hielt. Die Flugzeugkatastrophe ereignete sich schließlich in der Nähe des Ortes, an dem knapp 60 Jahre zuvor tausende polnische Offiziere und Intellektuelle auf Befehl Stalins per Genickschuss kaltblütig liquidiert wurden. Eine Tat, die bis zum jüngsten Flugzeugabsturz vehement geleugnet wurde. Erst danach war auch Premier Putin bereit, hier in einer unerwarteten Offenheit all das anzusprechen, was vorher in Russland als Tabu galt. Ludka Kaczmierczak über den Unfall von Smolensk und die daraus resultierenden Konsequenzen für Polen. Der zu Lebzeiten umstrittene Präsident wird postum zum Märtyrer verklärt. In der Gruft der Könige und Nationalhelden auf dem Wawel in Krakau findet Kaczynski seine letzte Ruhe. Oppositionsführer Jarosław Kaczynski beschließt, in die Fußstapfen seines Zwillingsbruders zu treten. Er kandidiert bei der Präsidentenwahl und gibt sich im Wahlkampf ungewohnt versöhnlich, moderat und kompromissbereit. Erst nach seiner Niederlage verfällt der Parteichef der Nationalkonservativen wieder in die alte, aggressive Kampfrhetorik. Als Polens neues Staatsoberhaupt Komorowski ankündigt, er wolle das spontan vor dem Präsidentenpalast aufgestellte Holzkreuz für die Opfer von Smolensk in eine Kirche verlegen, mobilisiert Kaczynski seine Getreuen. Wenn Präsident Komorowski das Kreuz beseitigen lässt, dann macht er deutlich, wer er ist und auf welcher Seite er steht. Dieses Kreuz ist ein Symbol für den gefallenen Präsidenten und seine Frau, aber auch für alle anderen Opfer der Katastrophe. Jeder, der es beseitigen will, verübt einen schweren moralischen Missbrauch. Wochenlang liefern sich die Gegner und Befürworter des Kruzifixes hitzige Diskussionen vor dem Präsidentenpalais. Mehrmals muss die Polizei eingreifen, um Prügeleien zu verhindern. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wir, die wir hier vor dem Kreuz stehen, lassen uns zerreißen und töten, aber wir werden die Erinnerung an diejenigen verteidigen, die auf dramatische Weise von uns gegangen sind. Ihnen wurde die Präsidentschaft, das Leben genommen. Jetzt will man uns unser Gedenken nehmen. Diese Verteidiger des Kreuzes manipulieren die öffentliche Meinung. Sie wollen uns einreden, dass wir in der Weltgeschichte die Rolle von Opfern, von Märtyrern zu spielen haben, aber das ist doch völliger Unsinn. Nach Auffassung des Historikers Wojciech Borodziej spiegelt das bizarre Schauspiel die ganze Zerrissenheit des Landes wider. Die Gräben zwischen den Liberalen und den Konservativen seien nach der Tragödie von Smolensk noch tiefer geworden. Das ist sozusagen zum Ausbruch gekommen nach dem 10. April, wo die Rechte versucht hat, Patriotismus so zu definieren, dass es einen großen Teil dieser Gesellschaft oder dieser Nation ausschließt. Wer ein richtiger Pole ist, bestimmen wir. Und ein richtiger Pole ist jemand, der nicht an das Unglück glaubt, sondern an ein Komplott, an ein Verbrechen, an eine Verschwörung zwischen polnischen Liberalen, dem russischen Geheimdienst, Putin und wem immer. Die Regierung Tusk macht Kaczynski mitverantwortlich für die Katastrophe. Polens Liberale und der Kreml stecken seiner Meinung nach unter einer Decke. Als Präsident war mein Bruder vor seiner Reise ekelhaften, moralisch verwerflichen Angriffen ausgesetzt. Wer den Absturz und diese Angriffe getrennt voneinander betrachtet, der irrt. Für uns gehören diese beiden Dinge zusammen. Kaczynski leide unter Verfolgungswahn, sagen seine Kritiker, von denen es auch in den eigenen Reihen immer mehr gibt. 15 Abtrünnige der Nationalkonservativen haben erst kürzlich eine neue Parlamentsfraktion gegründet, weil sie Kaczynskis Politik der Spaltung nicht mehr mittragen wollen. Sobald wie möglich möchten sich diese moderaten Konservativen als Partei registrieren lassen, unter einem Namen, der Jarosław Kaczynski in diesem Sommer als Slogan im Präsidentenwahlkampf diente: Polen ist am wichtigsten. Muammar al-Gaddafi hat es schon immer verstanden, den Westen zu konsternieren. So zum Beispiel beim EU-Afrika-Gipfel in Tripolis. Für den Revolutionsführer war das vermutlich die letzte Gelegenheit, dem Westen, konkret der EU, all das mitzuteilen, was er schon immer sagen wollte. Also nutzte Gaddafi die einmalige Chance. Die Europäer waren etwas verdutzt, vor allem als Gaddafi drohte, den weißen Kontinent schwarz zu machen, sprich Flüchtlinge rüberzuschaufeln oder sie zumindest nicht daran zu hindern, in Italien, Frankreich oder auf Malta zu stranden. Es sei denn, die EU gibt ihm Geld. 5 Milliarden Euro. Sonst könne er nicht verhindern, dass Europa überrannt werde, sagte Gaddafi. Das Ganze ist nicht unbedingt mit Humor zu nehmen. Eine Garantie, dass Gaddafis Drohungen nicht bittere Realität werden könnten, gibt es nicht. Aber alles halb so wild, heißt es aus Brüssel. Schließlich gibt es in der EU Frontex. Eine Grenzschutzagentur, deren Aufgabe es ist, Flüchtlinge daran zu hindern, in die EU zu gelangen. Von Menschenrechtsaktivisten wird der international agierende Grenzschutz mit einem mehr als kritischen Blick betrachtet. Peter Heilbrunner über die europäische Migrationspolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die EU kann sich noch so einmauern, ihrer Flüchtlingsströme wird die europäische Staatengemeinschaft nicht mehr Herr. Kaum macht Europa ein Einfallstor dicht, finden die Hilfesuchenden andere Schlupflöcher. Zuerst wählten sie die Kanarischen Inseln als Fluchtziel. Im Jahr darauf steuerten sie die Mittelmeerinseln Malta und Lampedusa an, bis auch dort die Kontrollen verschärft wurden. Blieb den Flüchtlingen nur noch der Landweg über die türkisch-griechische Grenze, um nach Europa zu gelangen. Greece is under extreme pressure, of course. Under a very short time, there has been almost 42,000 people coming. Griechenland stehe gewaltig unter Druck, stellte EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström Anfang November fest. Denn innerhalb kürzester Zeit seien 42.000 Flüchtlinge ins Land geströmt. Die Kommissarin ruft den Flüchtlingsnotstand aus. Die EU-Partner sollen ran und den völlig überforderten Griechen beiseite stehen. Eigentlich müsste Athen dafür sorgen, dass jeder ankommende Flüchtling ein faires Asylverfahren bekommt. Stattdessen ist die griechische Bürokratie unter dem Ansturm der Hilfesuchenden komplett zusammengebrochen, so Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Im Evros-Gebiet, an der Landgrenze zur Türkei, herrschen unbeschreibliche Zustände, die aber auch die Polizisten selber so beschreiben. Sie sagen, es ist inhuman, wir können nicht mehr Leute inhaftieren, wir haben keine Ärzte, wir haben nicht genug zu essen. Griechenland wird zum Fall für die Grenzschutzagentur Frontex. Die Behörde koordiniert die Einsätze, fordert bei den Mitgliedsländern Personal und Gerät an. Innerhalb weniger Tage mobilisiert Frontex EU-weit zusätzlich 160 Grenzschützer, die ihre griechischen Kollegen unterstützen sollen. Frontex, erst 2005 eingerichtet, ist eine der wenigen EU-Agenturen, deren Etat ständig wächst. Mittlerweile liegt er bei rund 80 Millionen Euro. Angefangen hatte Frontex mit 6 Millionen. Auch das ein Indiz dafür, wie sehr das Flüchtlingsproblem den Mitgliedsländern unter den Nägeln brennt und welchen Zwängen sie dabei unterliegen, der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber. Europa muss ein Zufluchtsraum sein, muss die Menschen, die Hilfe brauchen, die Schutz brauchen, auch wirklich aufnehmen. Andererseits dürfen wir die Augen nicht verschließen vor der Tatsache, dass wir es mit Schlepperbanden zu tun haben, die dieses Asylsystem missbrauchen wollen. Griechenland wird nicht nur wegen seiner finanziellen Schwierigkeiten, sondern auch wegen seines Umgangs mit den Flüchtlingen zum Problem für ganz Europa. Gerichte in mehreren EU-Ländern haben die Abschiebung von Flüchtlingen nach Griechenland ausgesetzt und damit die sogenannte Dublin-II-Regelung faktisch außer Kraft gesetzt. Diese besagt, ein Asylverfahren muss immer in dem EU-Land durchgeführt werden, über das der Flüchtling nach Europa einreist. Doch genau diesen Anspruch kann Griechenland nicht mehr garantieren. Damit gerät einer der Grundpfeiler der gemeinsamen EU-Asylpolitik ins Wanken, sagt die finnische Migrationsministerin Astrid Thors. We are nearing a situation where it might be that Die höchsten Gerichte in Europa könnten schon bald zu dem Schluss kommen, dass manche EU-Länder unseren eigenen Menschenrechtsstandards nicht mehr genügen. Aus diesem Grund versuchen die Europäer, die Flüchtlinge weit vor der eigenen Haustüre abzufangen. Italien hat mit Libyen ein Abkommen geschlossen, um illegale Einwanderung zu bekämpfen. Das Ziel? Die libyschen Sicherheitsbehörden sollen die Flüchtlinge an der Ausreise hindern. Die Mittel? Gewalt und Gefängnis, erzählt Hassan, ein 24-jähriger Somalier, dem die Flucht über das Mittelmeer gelungen ist. You have the money, you'll buy your freedom. You have the money, you get the food. You have the money, you buy the clothes. You have the money, you buy everything for yourself. But you get the money, it was a big issue. Hast du Geld, kommst du frei. Hast du Geld, kriegst du was zu essen, kannst dir Klamotten kaufen. Das Problem ist aber, an Geld zu kommen. Die EU-Kommission in Brüssel weiß um die Umstände in den libyschen Flüchtlingscamps. Sie hat dem Land deshalb 50 Millionen Euro an Unterstützung zugesagt. Mit dem Geld sollen die schlimmsten Missstände bei der Betreuung der in Libyen Gestrandeten beseitigt werden. Doch im EU-Parlament regt sich Widerstand gegen diese neue Form der Flüchtlingspolitik. Die grüne Abgeordnete Franziska Brandner. Unsere Befürchtung ist, dass die EU sich dadurch ganz prima ihrer Flüchtlinge entledigen kann und dafür Gaddafi im Gegenzug ein bisschen mehr wirtschaftliche Integration mit der EU bekommt, Visaerleichterung für seine Leute. Das ist unsere Befürchtung. Statt zweifelhafter Deals mit Libyen fordern viele Europapolitiker mehr Ehrlichkeit in der Flüchtlingspolitik, wie Alexander Graf Lambsdorff von der FDP. Wir können nicht uns hinstellen und sagen, nur weil die Leute zum ersten Mal in Italien europäischen Boden betreten haben, ist alles, was damit zusammenhängt, auch eine rein italienische Frage. Insofern glaube ich, dass wir hier noch eine Diskussion zu führen haben in Deutschland, wo wir auch aufklären müssen, wo wir auch informieren müssen und auch politische Führung zeigen müssen. Ich glaube, dass wir in der Asylfrage als Deutsche eine Verantwortung haben, der wir gerecht werden müssen. Auf Dauer können nur europäische Konzepte den weltweit steigenden Flüchtlingswanderungen gewachsen sein, schreibt der Deutsche Sachverständigenrat für Migration und Integration. Die EU-Minister handeln genau nach der gegenteiligen Devise. Sie pochen weiter auf nationale Eigenständigkeit in Asylfragen. Die Wähler fest im Blick, nicht die Flüchtlinge. Es passiert nicht oft, aber manchmal zieht Europa doch an einem Strang. Kein Wunder, denn Nicolas Sarkozy hatte den Bogen schlicht überzogen. Im Umfragetief steckend versuchte der französische Präsident mit Populismus die Zahl seiner Anhänger etwas anzuheben. Auf der Strecke blieben die Roma. Menschen, die nicht nur innerhalb der EU, sondern auch außerhalb nicht wirklich über eine Lobby verfügen, wie der EU-Politiker Daniel Cohn-Bendit zutreffend feststellte. Ich werfe Sarkozy vor, dass er schlicht und einfach Leute rausschmeißt und die Mehrheiten, die die Roma nicht mögen, einfach dann auf seine Seite zu ziehen. Und das ist schäbig. Um die Roma aus Frankreich loszuwerden, war Sarkozy kein Griff zu dumm und mochte er noch so tief unter der Gürtellinie liegen. Selbst die Tatsache, dass es sich hier um EU-Bürger handelte, kümmerte den Franzosen herzlich wenig. Doch da hatte Sarkozy mit Viviane Reding, der EU-Justizkommissarin, eben nicht gerechnet. Der unerschrockenen Luxemburgerin platzte regelrecht der Kragen und Sarkozy bekam Nachhilfe in Geschichte. Wir haben ja eben dieses Europa aufgebaut auf Werte. Diese Werte, die ja im Zweiten Weltkrieg völlig außer Rand und Band geraten waren. Da haben wir gesagt, nein, das Europa der Zukunft wird auf Werte aufgebaut. Wenn jemand gegen diese Rechte handelt, dann gibt es Gerichte. Aber Volksgruppen zu verdammen, das darf nicht mehr passieren. Die Grande Nation am Pranger der Welt, das hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Zumindest nicht in diesem Ausmaß und vor allem nicht mit einer gesamteuropäischen Drohkulisse, die selbst die größten Kritiker von Nicolas Sarkozy überraschte. Dem französischen Präsidenten blieb nur noch der Rückzug übrig, aber auch den verkaufte er als seine eigene, also rein freiwillige Überzeugung. Was ihn freilich nicht daran hinderte, in der dunklen Kiste ganz rechts weiter zu wühlen. Christoph Wöss über Nicolas Sarkozy und die Methode Populismus. Von Sarko lernen heißt Populismus lernen. Seine bislang beste Lektion erteilte er am 30. Juli in Grenoble. Dort hatten zwei Wochen zuvor Jugendliche aus Einwandererfamilien randaliert, weil die Polizei einen fliehenden Casino-Räuber aus dem Maghreb erschossen hatte. Randalierenden Einwanderern wird ab sofort die Staatsangehörigkeit entzogen, tönte Sarkozy. Die französische Nationalität muss man sich verdienen. Wer auf einen Beamten schießt, der die öffentliche Ordnung repräsentiert, ist nicht mehr würdig, ein Franzose zu sein. Und weil der Sohn eines ungarischen Einwanderers gerade schon dabei war, räumte er gleich noch mit ein paar anderen Missständen auf. Ich habe den Innenminister gebeten, den wilden Roma-Lagern ein Ende zu machen. Das sind rechtsfreie Räume, die wir in Frankreich nicht tolerieren können. Es geht nicht darum, die Roma zu stigmatisieren. Aber als Staatschef kann ich nicht zulassen, dass es allein im Jahr 2010 in Frankreich 539 illegale Lager gibt. Sarkozy hat nicht gelogen, aber er hat etwas Entscheidendes verschwiegen. Viele Wohnwagen sind nur deshalb unerlaubt abgestellt, weil der Staat seine eigenen Gesetze bricht und nicht genügend Flächen zur Verfügung stellt. Und Sarkozy verschwieg, dass von den 400.000 fahrenden Leuten in Frankreich nur 5% Roma sind. weil er trotzdem in populistischer Absicht die ethnische Minderheit herausgegriffen hat, bekam Sarkozy den bislang heftigsten Ärger seiner Amtszeit. EU-Justizkommissarin Viviane Reding drohte ein Verfahren an, der Papst war entsetzt, das Presseecho vor allem im Ausland verheerend. Erst in seinem großen Fernsehinterview im November ruderte Sarkozy öffentlich zurück. Das Problem sind nicht die Roma. Das Problem ist, dass es in Frankreich 539 Lager gab, die auf nicht genehmigten privaten oder öffentlichen Plätzen errichtet waren. In diesen Lagern leben sowohl fahrende Leute, die französische Staatsbürger sind, als auch Roma. Natürlich war Sarkozy dieser Zusammenhang von Anfang an klar, wenn man verstehen will, warum er im Juli trotzdem die populistische Zuspitzung wählte und die Roma zu Sündenböcken machte, muss man zurückgehen bis in den März. Da hat Sarkozys konservative Partei die Regionalwahl grandios verloren. Seine erste Niederlage seit seinem Amtsantritt. Das Wahlergebnis ist ein Denkzettel für die rechte Politik und das System Sarkozy, sagte Ségolène Royal von den fast überall siegreichen Sozialisten. Dieses System reibt Frankreich auf. Die Franzosen wollen es nicht mehr. Nur noch 26% bekamen die Konservativen. Die Wähler lasteten der UMP unter anderem an, dass die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Stand seit 10 Jahren gestiegen ist, obwohl ihnen der Präsident, um genau das zu vermeiden, eine Sozialreform nach der anderen zugemutet hat. Um aus dem Umfragetief zu kommen, kündigt der eine Regierungsumbildung an, die nicht hält, was sie verspricht, und er lanciert das Thema Burka-Verbot. Natürlich weiß Sarkozy genau, dass keine 2000 Muslime in Frankreich den Ganzkörperschleier tragen, aber mit diesem Thema lassen sich Ressentiments am rechten Wählerrand bedienen. Und am rechten Rand, davon sind die Konservativen überzeugt, entscheidet sich die Präsidentschaftswahl 2012. Das Szenario? Die Sozialisten schicken IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn ins Rennen. Der kommt wegen seiner großen Popularität im ersten Wahlgang auf Platz 1. Dahinter liefern sich die rechtsextreme Marine Le Pen und Amtsinhaber Sarkozy ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schneidet die Tochter des Front National-Gründers auch nur minimal besser ab als Sarkozy, kommt sie in die Stichwahl und Sarkozy ist raus. Deshalb buhlt der Präsident so verbissen um jede Stimme aus dem ganz rechten Lager. Die Linke spielt für seine Wiederwahlstrategie keine Rolle. Darum hat er trotz der Massenproteste gegen die Rentenreform weder auf die Sozialisten noch auf die Gewerkschaften gehört. Nur eines bringt ihn allmählich zum Umdenken, die ausbleibende Zustimmung der Franzosen. Selbst nach der Regierungsumbildung im November halten ihn 2 von 3 Franzosen für den falschen Mann im Élysée. Deshalb will er sich nun ein neues Image zulegen. Der beliebte François Fillon soll sich als wiederberufener Premierminister die Finger mit dem oft unpopulären Tagesgeschäft schmutzig machen, während Sarkozy als gütiger Übervater im Élysée sitzt und Sympathiepunkte sammelt. Doch nicht alle nehmen ihm diesen Imagewandel ab. Kritiker nennen ihn spöttisch Putin der Puster. In etwas toleranteren EU-Kreisen wird Viktor Orban euphemistisch als enfant terrible bezeichnet, wobei sich die meisten darüber im Klaren sind, dass der ungarische Ministerpräsident ein Rechtspopulist par excellence ist. Neben ihm ist Nicolas Sarkozy geradezu ein Anfänger. Orban, so heißt es, sei auf dem besten Weg, Ungarn in einen Führerstaat zu verwandeln mit gleichgeschalteten Medien, die von morgens bis abends Nationalismus schüren würden. Und was für manche sogar noch schlimmer sein dürfte, Viktor Orban, meinen seine Gegner, würde sich keinen Deut um eine einheitliche europäische Sparpolitik scheren und damit ein unberechenbares Risiko für die gesamte EU darstellen. Es wäre freilich alles nicht so problematisch, würde Ungarn wenigstens wirtschaftlich gut dastehen, doch weit gefehlt. Im Sog der globalen Finanzkrise war Ungarn vor 2 Jahren als erstes EU-Mitglied an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geraten. Die im Frühjahr 2010 gewählte rechtskonservative Regierung hat die bereits da schon angespannte Lage nur noch verschärft. Und es könnte noch schlimmer kommen. Was keineswegs witzig ist, vor allem weil Ungarn mit Viktor Orban an der Spitze 2011 den EU-Vorsitz hat. Andreas Mayer-Feist über ein europäisches Sorgenkind, das demnächst zu einem unkontrollierbaren Problem werden könnte. Es werden keine einfachen Monate für Ungarn, da ist sich Premier Viktor Orban sicher. Die Euro-Krise wirkt nach und wird die ungarische EU-Ratspräsidentschaft beschäftigen. Eine Herausforderung der besonderen Art, denn Ungarn ist nicht Mitglied der Eurozone und kämpft selbst mit wirtschaftlichen Problemen. Vor der EU steht ein beispiellos schweres halbes Jahr. Es müssen in dieser kurzen Zeit mehr wichtige Entscheidungen getroffen werden als in vielen Jahren davor. Wir Ungarn schrecken davor nicht zurück. Im Gegenteil, das macht uns Appetit. Wir sind die Besten, wenn es um Krisenmanagement geht. Und hier geht es um Kreativität. Die haben wir. An Krisen gab es in Ungarn keinen Mangel. Die Giftschlammkatastrophe in Kolonta im Oktober wirkt nach. Orbán schränkte mit parlamentarischer Zweidrittelmehrheit im Rücken die Macht des Verfassungsgerichts ein und setzte ein umstrittenes Mediengesetz durch. Unklar ist bisher, ob er damit gegen EU-Rechtsnormen verstoßen hat. Kritik aus anderen EU-Staaten gab es allemal. Unter anderem auch von Bundeskanzlerin Merkel für den Plan, die Staatskasse mit Krisensteuern zu füllen, die auch ausländische Unternehmen belasten sollen. In Ungarn selbst ist die Europäische Union unbeliebt. Unser Eurobarometer zeigt, dass im Jahr 2004, im Jahr unseres EU-Beitritts, 2/3 der Bürger für die EU stimmten. Heute nur noch 1/3, beklagt Außenstaatssekretärin Enikő György. Vorgenommen hat sich die ungarische Regierung trotzdem viel. Wir hoffen fest darauf, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit Kroatien unter unserem Vorsitz abgeschlossen werden und dass vielleicht auch das Beitrittsabkommen unterzeichnet werden kann. Der politische Wille ist da. Immerhin hat Kroatien riesige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Die von Rumänien und Bulgarien erhoffte Ausweitung der Schengen-Zone dürfte aber unter ungarischem Ratsvorsitz noch keine Chance haben, glaubt der ehemalige ungarische Botschafter in Deutschland, Gergely Pröhle. Für uns ist die Erweiterung sehr wichtig. Kroatien, das ist die europäische Stabilität und besonders die Stabilität auf dem Westbalkan. Trotz vieler Probleme im eigenen Land, Pröhle zeigt sich selbstbewusst, was den Einfluss Ungarns auf die EU betrifft. Ungarn sei ja seit langem das erste Land mit einer stabilen Regierung, das die EU-Ratspräsidentschaft übernehme. Die Zeit der großen europäischen Visionen sei aber vorbei. Keine Luftschlösser mehr bauen, nicht ständig über die europäische Identität reden, sondern versuchen praktisch den Menschen einander näher zu bringen. Mit Autobahnen, mit Eisenbahnlinien. Außerdem will Ungarn die Roma-Politik in der EU besser koordinieren und den EU-Haushalt zum Abschluss bringen. Das ist diese Rolle, die wir spielen wollen. Die beruhigende, stabile Moderation von all den Themen, die sowieso und vielleicht unerwartet auf dem Tisch liegen. Innenpolitisch hat die Regierung Orbán dabei kaum mit Problemen zu rechnen. Die oppositionellen Sozialisten warnen zwar, dass Orbán den Vorsitz nicht ernst genug nehmen könnte, doch auch die Sozialisten tragen den EU-Kurs mit. Unberechenbar bleibt aber die rechtsextreme Jobbik-Partei als drittstärkste Fraktion im ungarischen Parlament. Na, wenn das keine spannenden Aussichten sind für die EU? Der Staatsrechtler Professor Josef Isensee klingt das skeptisch. Das ist das Schicksal der Europäischen Union. Alle nutzen sie, alle profitieren mehr oder weniger stark von ihr. Aber niemand liebt sie. Mal sehen, ob sich daran 2011 etwas ändert. Das war's im europapolitischen Jahresrückblick. Ihnen eine schöne Zeit.